Kapitel 16. Nun war der Riesenpfirsich aus dem Garten ausgebrochen und rollte und rumpelte in rasendem Tempo den Hügel hinab. Immer schneller und schneller und schneller rollte er. Die Leute, die den Hügel hinaufstiegen, sahen plötzlich ein Ungeheuer auf sich zukommen und brachten sich schreiend rechts und links in Sicherheit. Unten am Fuß des Hügels schoss der Riesenpfirsich quer über die Landstraße, riss einen Telegrafenmast um und drückte zwei Autos flach, die dort parkten. Dann sauste er wie wild geworden über Wiesen und Felder und walzte auf seinem Weg alle Hecken und Zäune nieder. Er kugelte mitten durch eine Herde prächtiger Jersey-Kühe, dann durch eine Schafherde, dann über eine Weide voller Pferde und auch noch durch einen großen Schweineauslauf. Bald war die ganze Gegend eine brodelnde Masse aufgescheuchter Tiere, die muhend und blökend und grunzend und wiehernd in alle vier Himmelsrichtungen davonstoben. Der Riesenpfirsich rollte noch immer mit haarsträubendem Tempo dahin und machte keine Anstalten, langsamer zu werden. Etwa eine Meile weiter erreichte er ein Dorf. Er fegte die Dorfstraße entlang und die Leute spritzten rechts und links zur Seite. Am Ende der Dorfstraße durchschlug der Riesenpfirsich die Mauern eines großen Gebäudes, kam auf der anderen Seite wieder heraus und hinterließ zwei runde Löcher. Dieses Gebäude war zufällig eine berühmte Schokoladenfabrik und im nächsten Augenblick quoll schon ein Strom von warmer, geschmolzener Schokolade aus den Löchern in der Fabrikmauer. Ein paar Sekunden später floss das klebrige Zeug durch alle Gassen im ganzen Dorf und sickerte unter den Türen hindurch in die Häuser und Läden. Die Kinder warteten bis zu den Knien in Schokolade. Ein paar versuchten darin zu schwimmen und alle miteinander schlürften sie mit großen, gierigen Schlucken auf und schrien vor Begeisterung. Inzwischen rollte der Riesenpfirsich immer weiter durch das Land und zertrümmerte alles, was ihm in den Weg geriet. Scheunen, Schuppen, Schweineställe, Heuschober, Hühnerhäuser, Gartenlauben fielen wie Kartenhäuser zusammen. Der Riesenpfirsich riss einem alten Großvater, der friedlich an einem Bach saß, die Angelrute aus der Hand und schabte Mrs. Daisy and Whisper im Vorbeisausen ein Stückchen Haut von der langen Nase. Ob der Riesenpfirsich jemals wieder stillhielt? Warum sollte er? Ein runder Gegenstand rollt immer weiter, solange es bergab geht. Und der Riesenpfirsich war rund wie ein Ball und in dieser Gegend ging es immerzu bergab, bis das Land das Meer erreichte. Genau das Meer, das James erst gestern so gerne wiedersehen wollte, und seine bösen Tanten hatten ihm das nicht erlaubt. Nun, jetzt sah es so aus, als ob James das Meer doch bald wiedersehen sollte. Der Riesenpfirsich rollte mit jeder Sekunde näher darauf zu und auch näher auf die turmhohen weißen Klippen zu. Das sind die berühmtesten Klippen in ganz England und sie sind hunderte von Metern hoch. Tief unter ihnen schlägt das Meer wild und kalt und gierig gegen die Küste. Hier sind schon viele Schiffe und mit Mann und Maus untergegangen und spurlos verschwunden. Der Riesenpfirsich war nur noch 100 Meter von den Klippen entfernt. 50, 20, 10, 5 Meter. Er schoss wie eine Rakete über den Klippenrand hinweg, schien hoch in die Luft zu springen, schwebte eine Sekunde, überschlug sich noch immer und dann stürzte er ab. Immer tiefer, tiefer, tiefer. Patsch! Er knallte mit einem kolossalen Klatsch aufs Wasser und sank wie ein Stein. Aber nach ein paar Sekunden tauchte er wie ein Korken wieder auf und diesmal blieb er oben und schwamm gelassen auf den Wellen.